Familie. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Bevor ich hier zu meiner eigentlichen Sendung komme, erlaubt bitte ganz kurz den Hinweis, insbesondere an all diejenigen unter euch, die jetzt eigentlich den geschätzten Kollegen Jürgen Domian erwartet haben. Jürgen ist im Haus, er ist auch gesund. Wir haben nur aktuell ein ganz kleines Problem mit seinem Mikrofon, über das er üblicherweise das Thema seiner Sendung bekannt gibt. Ich bin beauftragt worden, euch mitzuteilen, dass heute ab 1 Uhr offenes Thema ist. Ihr könnt also zu allen nur erdenklichen Fragen und Themen anrufen. Ich sage sicherheitshalber auch nochmal die Nummer, während Jürgen mich durch die Glasscheibe ganz gespannt anguckt. Aber keine Sorge, Jürgen, das bekomme ich hin. Das ist die 0800 und dann die 220 50 50, aber ich wette, ihr kennt diese Nummer eh aus dem FF. Und ich darf hinzufügen, meine Sendung bis 1 Uhr trägt den Titel Stille. Thank you. Stille. Stille heißt so viel wie, dass ich hier nicht sonderlich viel reden will, reden möchte, erlaubt trotzdem den Hinweis, dass wir gerade Musik des amerikanischen Saxophonisten und Flötisten Yusef Lateef gehört haben. The Blue Yusef Lateef ist ein Album aus dem Jahr 1968. Allerdings bewahrheitet sich hier die von vielen vertretene Behauptung, dass Geschichte sich immer wiederholt. Dieses Album ist nämlich neu veröffentlicht worden. Es gibt eine wunderbare Serie, die nennt sich Music on Vinyl, Musik auf Vinyl eben. Und innerhalb dieser Serie, wenn man so will, eine Neuveröffentlichung. Ich hatte früher ein Notenheft mit kleinen Bluesstücken von Yusef Lateef, mit dem ich eine Zeit lang so herumgezogen bin, insbesondere im Bereich von Heidelberg, wo damals unfassbar viele Japaner herumliefen. Und ich stand dann in der Einkaufszone vor irgendwelchen Schuhgeschäften oder Schokoladen oder sonst was Geschäften und spielte diese kleinen, im Übrigen sehr einfach zu spielenden Bluesnummern und hoffte, der ein oder andere Japaner würde mir da so ein paar Groschen in den Koffer werfen, was dann tatsächlich auch passierte, nicht weil ich die Nummern so gut gespielt hätte, sondern ich sagte es, weil sie wirklich unfassbar einfach waren. Aber ich hatte bis zum heutigen Tag, kann man fast sagen, nie ein Album von Yusef Lateef, immer nur dieses kleine wunderbare Notenheft. Deshalb bin ich umso erfreuter, dieses jetzt eben endlich mal anbieten zu können. 1968 war ich 11 Jahre alt, da habe ich so eine Musik noch nicht gehört. Ich möchte weitermachen mit drei Bands, mit denen oder bei denen sich Begriffe miteinander verknüpfen, die den Eindruck erwecken könnten, dies sei eine bewusst aufs Unheimliche, aufs Grauen angelegte Sendung. Ich betone, dem ist nicht so. Im Vordergrund steht die Musik, aber der Zufall in zweiter Linie gewissermaßen hat dafür gesorgt, dass man durchaus so die ein oder andere Assoziationskette in Richtung Grauen spinnen kann. Ich möchte jetzt zunächst Musik spielen von einer Leipziger Band, die ich bisher nicht kannte. Kein Wunder, Ships Will Come, Schiffe werden kommen. Vor kurzer Zeit erst erschienen, vor 2-3 Wochen, ist das Debütalbum dieser Band aus Leipzig mit dem Namen Warm Graves. Die warmen Gräber. Danach kommt die kanadisch-finnische Formation Moonface um ihren Kopf, den Kanadier Spencer Krug, der sich mit den finnischen Musikern der Gruppe Sinai zusammengetan hat, schon vor geraumer Zeit und gerade eine neue EP veröffentlicht hat, die heißt City Wrecker. Dieses Wrecker kann man verschiedentlich übersetzen, aber es zielt von der Bedeutung hin immer so ein bisschen in Richtung Zerstörung, also Stadtzerstörer, Stadtabbrecher. So könnte man diese EP vielleicht ins Deutsche übersetzen. Der Titel, den ich von Moonface spielen möchte, heißt Fog, Nebel. Wir haben also die warmen Gräber, wir haben Nebel und dann kommen die Tindersticks, die ihr neues Album an das belgische Städtchen Ypres Ypern auf Deutsch und die grauenhaften Geschehnisse dort vor 100 Jahren, 1914, im Zuge des Ersten Weltkrieges gekoppelt haben, als die Stadt damals von deutschen Soldaten belagert wurde, die dort erstmals auch Giftgas, Chlorgas, Senfgas einsetzten. Zu dieser Platte von den Tindersticks gleich dann vielleicht noch 2-3 Sätze mehr. Hier sind zunächst die warmen Gräber. Thank you.

Die Tindersticks mit einem vergleichsweise stillen, einem Instrumentalalbum mit dem Titel, ich hatte es gesagt, Ypres. Für mich schwierig auszusprechen, denn Ypres eigentlich geschrieben, Ypres ausgesprochen mit einem R, das so unmerklich hinten dran gehängt wird. Um sich mit dem Thema Krieg vertraut zu machen, ist der Kopf der Band, Stuart Staples, nach Belgien gereist, hat sich einige Tage in Ypres aufgehalten und dort auch das Kriegsmuseum besucht, in Flanders Fields Museum. So heißt das, und genau dort wird in Zukunft das Album der Tindersticks gewissermaßen als Soundtrack für alle Besucher des Museums zu hören sein und dort die unterschiedlichen Räumlichkeiten mit dieser erhabenen, betroffen machenden, aber auch Musik beschallen. Stuart Staples hat auch den Soldatenfriedhof Flazlo, offensichtlich ganz in der Nähe von Ypres, besucht, auf dem zigtausende von gefallenen Soldaten liegen, vorzugsweise deutsche Soldaten. Viele von ihnen mussten in den 50er Jahren noch einmal umgebettet werden, wie ihm erzählt wurde, lagen sie doch bis dahin in Gräbern auf Gebieten, die angepachtet worden waren, und die Pacht lief ab und die Besitzer wollten nun nicht länger verstorbene Soldaten unter der Erde haben, sodass die also umgebettet werden mussten und der Soldatenfriedhof in Flazlo dann noch einmal unfassbar erweitert worden ist. Und er schreibt, er hätte selber nicht geglaubt, dass das, was er gesehen habe, ihn so betroffen machen würde. Die nächste Künstlerin kommt aus den USA. Sie heißt bürgerlich Liz Harris, operiert seit 2005, seit knapp 10 Jahren also, unter dem Namen Grouper im musikalischen Bereich Drone Ambient und hat eine ganze Reihe hervorragender Platten veröffentlicht. Jetzt kommt ihr neues, das sie in Portugal im Ort Algesur aufgenommen hat, und sie schreibt über dieses Album und über die Begleitumstände. Es sei das erste Mal seit einigen Jahren gewesen, dass sie eine ganze Zeit lang still gesessen und sich an einem Ort aufgehalten habe. In ihrer Arbeit seien politische Wut ebenso eingeflossen wie gefühlsmäßiger Trash, Garbage, Müll. Sie habe sehr einfach aufgenommen mit einem tragbaren Vierspurgerät, einem Stereomikrofon und einem Piano. Und wenn sie nicht gerade an ihren Aufnahmen gearbeitet hätte, wäre sie einige Meilen runter zum Strand gegangen, durch oder über einen schmalen Pfad, der sie vorbeigeführt hätte an verfallenen Gehöften und einem kleinen verfallenen Dorf. Was also lag bzw. liegt für sie näher, als das neue Album Ruins zu nennen? Ruinen. Thank you. Nach einer Sendung wie dieser steige ich üblicherweise in meinen Wagen und fahre die nächste Tankstelle an, um mir dort ein Dosenbier zu holen und die Zeitung von morgen. Ich kenne einige Leute, die Fußgänger sind. Wenn die sich so ein Bier holen, dann nennen die das Fußpilz. In meinem Fall also ein Fahrpilz, wenn man so will, beziehungsweise eins, was ich dann irgendwann zu Hause trinke, je nach Lust und Laune. Aber das ist nicht das Entscheidende, was ich erzählen will. Es geht vielmehr darum, dass ich üblicherweise, wenn ich alles bezahlt habe, straight zurück zum Wagen gehe, um dann loszufahren. In der Nacht von Sonntag auf Montag freilich war das anders. Ich blieb auf dem Rückweg, den wenigen Metern, die ich zurückzulegen hatte, wie angewurzelt stehen und starrte auf eine Überschrift in der Zeitung, der zufolge der Bassist, Sänger und Komponist Jack Bruce bereits am Samstag, dem 25. Oktober, also einem bzw. seinem Leberleiden erlegen und damit gestorben war. Ich hatte Jack Bruce mitsamt seiner damaligen Supergroup Cream eigentlich lange nicht mehr hier in meinen Sendungen gespielt. Trotzdem stand und steht er für mich für Kraft, für unfassbare Energie, mit seinem Bassspiel insbesondere für Unbeugsamkeit. Und ich war ziemlich erschrocken darüber, dass ich die Meldung über seinen Tod erst so spät mitbekommen hatte und musste mir vorwurfsvoll eingestehen, dass ich in den labyrinthischen Wegen innerhalb des Internet ganz offensichtlich in den vergangenen 2 Tagen zuvor die falschen Wege gewählt hatte. Jetzt habe ich hier gerade Musik gespielt aus dem Cream-Album Disraeli Gears aus dem Jahr 1967, dem 2. Album dieser damaligen Supergroup, um eben Jack Bruce, Ginger Baker, dem verrückten Drummer und dem Gitarrengott Eric Clapton. Dass ich dieses Album zuletzt eingesetzt habe, kann ich merkwürdigerweise ziemlich deutlich und exakt erinnern. Es war im Jahr 1998, da nämlich veröffentlichte die britische Formation Rockers Hi-Fi ein Album namens Overproof und kam da mit einem Cover um die Ecke, das unfassbar dem Cover-Artwork von Disraeli Gears ähnelte. Ebenfalls ein mit vielen Federn und vielen Kleinigkeiten, Blasen, Farbklecksern versehener Fantasiegarten, so wie ihn der Australier Martin Sharp damals für Cream angefertigt hatte auf diesem Album, das für meine Begriffe so etwas wie für die Ewigkeit Geschaffenes darstellt. Und irgendwann fiel bei mir der Groschen und ich merkte, die Rockers Hi-Fi haben sich da mehr als stark beeinflussen lassen, eben von Cream und ihrem Disraeli Gears Album. Und deshalb weiß ich, dass ich es zu jener Zeit gespielt habe, jetzt gerade eben wieder. Trotzdem möchte ich auch die Rockers Hi-Fi hier nach Jahren der Abwesenheit, zumindest in meinem persönlichen Dunstkreis hier, nochmal ins Spiel bringen mit eben Musik aus ihrem 98er Album Overproof. Und das müsste eigentlich bis 1 Uhr reichen, so dass ich an dieser Stelle hier mich schon für eure Aufmerksamkeit bedanken kann und euch gute Gespräche wünsche. Gleich im Anschluss im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Don't stop. talk, you don't stop. Stop, stop. Don't stop. Tick tock, you don't stop. Don't stop.